Markus Wild vom Archäologischen Forschungszentrum Monrepos hat sich der als menschlicher Kopfschmuck gedeuteten Geweihe angenommen und darauf hingewiesen, dass prinzipiell auch eine sehr profane Option im Raum steht. Zumindest bei einigen Exemplaren handelte es sich schlicht um Schlachtabfälle oder Reste der Werkzeugproduktion. Hirschgeweihe lieferten das Material für vielerlei Gerät. Zwar stellt Wild eine Liste typischer Merkmale für Masken auf, die Geweihstangen sind gekürzt, wenn nicht gar halbiert, Teile des Gesichtsschädels sind vorhanden, es finden sich Lochungen etc., weist aber darauf hin, dass diese Typologie angesichts des oft nicht allzu guten Erhaltungszustands keineswegs absolut gültig sein kann, zumal Variationen immer möglich sind. Der Nachbau der Hirschmaske von Berlin-Biesdorf zeigt, dass in einem solchen Stück gut 50 Stunden Arbeit steckten. Die ukrainische Archäologin Natalia Mikhailova nimmt für das Mesolithikum sogar einen Hirschkult an, der auch Elch, Rehen oder Rehe umfasste. Abgeworfene, also nicht bearbeitete Geweihe finden sich mitunter in Gräbern. Sie lassen sich als Symbole für ständige Erneuerung und damit Wiedergeburt deuten. Wächst doch dem männlichen Tieren jedes Jahr ein neuer, noch prächtigerer Kopfschmuck. Populär und für uns höchst interessant ist die Deutung, die in den Bereich der zweiten These des kultischen Kontextes gehört. Die Geweihkappen könnten als Masken oder Kopfschmuck von Schamanen gedient haben, wie es ja auch für das Rehgehörn der Schamanin angenommen wird. Nach unseren Ausführungen zum Schamanismus sollte aber Vorsicht geboten sein. Es droht die Gefahr des Zirkelschlusses. Um seine These vom Geweih als Kopfschmuck zu untermauern, hatte Graham Clark 1954 seinem Publikum jenes Bild präsentiert, das uns schon sehr beschäftigt hat, den tungusischen Schamanen aus Nicolas Witzens Werk. Clark nahm diesen Teufelspriester als ethnografischen Beleg und speiste ihn damit in den archäologischen Diskurs ein. Kaum eine Studie über mesolithische Masken verzichtet seither auf dieses angebliche Beweisbild, ohne sich dessen Problematik überhaupt bewusst zu sein. Noch 2016 erschien eine technologische Analyse der Funde von Starkar als weltweit ältestes Schamanenkostüm im renommierten Fachmagazin Plus One, die einmal mehr Schamanismus als früheste Form religiöser Praktik vorstellte und Witzens Bild als Beleg brachte, dass in Sibirien Schamanen Geweihkappen à la Starkar getragen haben. Aber wir haben gesehen, Witzen war nicht in Sibirien, er hat nie einen Schamanen mit eigenen Augen gesehen.